Namo tasse bhagavato arahato sammāsambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato sammāsambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato sammāsambuddhasse. Itipiso bhagava arahaṃ sammāsambuddho viññācaraṇa-sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa-dhammasāraṭi sattā deva manussāna buddho bhagavāti. Svākhāto bhagavatā dhammo sandītiko akāliko ehipassiko oppanayiko paccattaṃ veditābbo viññuhi. Ti supatipanno bhagavato sāvakasaṅgho ujupatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅgho Nyāyapatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅgho Samīcipatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅgho Yadidaṃ cattāri purisayugāni aṭṭhapurisapuṅgalā ese Bhagavato Sāvaka Saṅgho Āhuneyo, Pāhuneyo, Dakkhineyo, Añjalīkaraṇīyo, Anuttaraṃ Puṇyakhetaṃ Lokassā. Ti evaṃ Buddhaṃ Sarantānaṃ Dhammaṃ Saṅghaṃ ca Bhikkhavo. Bhayaṃ va Cambitattaṃ va Lomahamso nahi satīti. Jetzt bleiben nur zwei Vorträge übrig. Deswegen bleibt uns auch nichts anderes übrig, als dies, was bleibt, dann irgendwie zusammenfassen. Aber indem Weisheit sehr wichtig ist und wir haben gesprochen, letztes Mal über die sieben im Geiste machen, dass auch Samatha-Meditation und Vipassana-Meditation, beide Meditationen in der Tradition von Yogacara zusammenfassen sollen. Und wir haben erklärt letztes Mal nur die sieben Manasikaras in Bezug zu Shamatha. Wir haben nicht erklärt in Bezug zu Vipassana. Das bleibt jetzt übrig. Und bevor ich das mache, erklären wir gewisse wichtige Sachen, die damit verbunden sind. In der buddhistischen Tradition, Sie finden das auch in Visuddhimagga, Sie finden das auch in Mahayana, in Sarvastivada. Es gibt drei oder fünf Sorten. Die fünf Sorten sind nicht wichtig, drei sind wichtig. Indem die fünf Sorten die vierte und fünfte ist nichts anderes als sozusagen Erweiterung von Verständnis von der dritten. Drei Sorten von Pahana oder Prahana in Sanskrit. Wir haben schon gesagt, dass Meditation eben ist nichts anderes als Läuterung des Geistes. Und die Läuterung des Geistes findet statt auf drei Ebenen. Auf Ebene von Sila, auf Ebene von Samadhi und dann auf Ebene von Panya, von Weisheit. Wir nehmen jetzt die Theravada-Erklärung, die viel einfacher ist, was man auch in Visuddhimagga findet. Die Prahana oder Läuterung oder wie sagt man Prahana, Pahana? Prahana bedeutet verlassen, verlassen von den Unreinheiten oder wie kann man das am besten ausdrücken? Heiligung. Pahana heißt Ha ist verlassen. Praha ist hinterlassen von den Unreinheiten des Geistes. Hm? Kann man so sagen? Hinter sich lassen. Ja. Hinter sich lassen, okay. Hinter sich lassen von den Unreinheiten des Geistes geschieht auf drei Ebenen, die, indem man sich in Meditation Mühe gibt, ergänzen sich. Erste Ebene ist Ebene von Sila. Und wir haben schon gesagt, dass Sila, Verständnis von Sila ist sehr weit. Es enthält auch Achtsamkeit, es enthält auch Wissensklarheit, es enthält auch Kanti, Toleranz, es enthält die Hauptaspekt von Sila, wir haben gesagt, ist Disziplin. Disziplin von den Sinnen. Wenn die Sinnen nicht Disziplin sind, kein Weg für Samadhi, kein Weg für Läuterung des Geistes. Die Läuterung des Geistes geschieht nur, indem man sich Mühe gibt, die Sinnen zu disziplinieren. Wie diszipliniert man die Sinnen? Indem man nicht an die Zeichen von den Objekten anhaftet. Weil durch Anhaften an angenehmes Berührung mit angenehmen Objekt kommt Begierde zustande, an Anhaften an Berührung mit unangenehmen Objekt kommt Ärger zustande. Da gibt man sich Mühe, dass man diese vermeidet, indem man nicht zulässt, dass der Geist an das Objekt zugreift. Oder? Ja? Das Geist das Objekt zugreift. Ergreift. Also, indem man auf diese Weise den Geist zähmt, zähmt man ihn im Sinne von Sila, von Disziplin. In diejenigen, die jetzt meditieren, überatmen, indem sie noch nicht Samadhi haben. Es ist auch Disziplinieren des Geistes im Sinne von Sila, indem sie sich an ein Objekt konzentrieren, das nicht zulässt, dass die Ärger und die Anhaftungen, die Begierde nicht entstehen, aber sich entwickeln. Diese Methode heißt in Pali Tat Anga Pahana. Tat Anga Pahana, Tat heißt dies, Anga heißt Grund. Pahana heißt verlassen. In dem ich in mir Ärger habe, ich meditiere Metta, ich verlasse Ärger, weil Metta und Ärger können nicht zusammen existieren. Wenn ich in mir Begierde habe, ich meditiere über Asubha, die Unreinheiten des Körpers, die Meditation über Unreinheiten des Körpers und Begierde, sensuelle Begierde können nicht zusammen entstehen. Indem ich meditiere über Atmen, ich verlasse diese Vitakas, die auf Begierde basiert sind, indem die unnützlichen Gedanken sind nichts anderes als Erweiterung von Wahrnehmung auf Grundlage von Begierden, von Tanha. Indem ich Atmen betrachte, ich lasse nicht zu, dass diese unnützlichen Gedanken, die basiert sind auf Begierden, sich entwickeln und mich dominieren. Dazu ist Meditation über, indem ich meditiere über bedingte Entstehung. Ich lasse nicht zu, dass die Unwissen sehr stark im Geiste entsteht, indem ich meditiere über die sechs Datus, so wie Datu Vibhanga Sutta. Ich lasse nicht zu, dass Stolz in mir entsteht. Das alles heißt Meditation im Sinne von Tat Anga Pahana. Diese Meditation, wenn es noch nicht die Stufe von Samadhi erreicht hat, kann nur die Gegensätze beseitigen. Sie kann vermeiden, dass wir nicht zulassen, dass unheilsame Taten von Körper und von Sprache entstehen. Aber diese Meditation hat noch nicht Stärke, dass sie vollkommen die Unreinheiten des Geistes verlassen kann. Obwohl ich meditiere auf Atmen, solange ich nicht in Samadhi bin, können immer noch unheilsame Gedanken entstehen. Aber wenn ich richtig meditiere, dann natürlich keine unheilsame Sprache oder keine unheilsame Körper, Karma kann erzeugt werden und wird geschwächt, indem ich nicht reagiere als alle diese verrückten Gedanken, die kommen für diejenigen, die noch nicht in Samadhi sind. Ich schwäche die Kraft von diesen Karmas. Das ist erste Stufe von Verlassen von Unreinheiten, die Grundlage für die andere höheren Stufen von Verlassen von Läuterung des Geistes sind. Wenn man nicht diese Stufe richtig übt, auch im täglichen Leben, wird man das sehr, sehr schwer finden, die höheren Stufen von Reinigung zu erreichen. Deswegen ist es so wichtig im täglichen Leben für einen Yogi immer Disziplin zu üben. Sonst er kann nur sehr, sehr mühsam in die höheren Zustände von Läuterung eingehen. Diejenigen, die im täglichen Leben immer Disziplin üben, rutscht das so wie auf Gegenschwert. Na prima. Und wir kommen zur zweiten Ebene von Verlassen von Unreinheiten des Geistes. Die geschieht dann, wenn man in Jhana, in Samadhi erfolgreich wird. Wenn man in Jhana, wenn man Jhana erreicht hat, wenn man Samadhi erreicht hat, was geschieht? In Samadhi, der Geist wird vollkommen geläutert. Kein Platz für jegliche Unreinheiten des Geistes zu entstehen im Zustand von Jhana, von Samadhi. Dieser Aspekt von Verlassen heißt Vikambana Pahana. Vikambana heißt schütteln. In Samadhi die Unreinheiten des Geistes werden aus dem Geist geschüttelt, so wie Staub aus dem Schlafsack. Dann kann man ruhig ruhen und sich entspannen. Und man hat Platz an der Sonne bekommen für 5 Mark. Und man wird, solange man in Samadhi ist, einfach entspannt und mit vollkommen gereinigtem Geist einfach da glotzen. Aber wenn man das, dieses Glotzen gemeistert hat, dann was geschieht? Der Geist wird allmählich gewohnt, er rutscht wie? Aufgeschmiert, auch im täglichen Leben. Deswegen, wenn man Samadhi als Parami übt, muss man immer weiter üben, bis man sich gewöhnt an diesen Geist, das rutscht wie? Mit diesem Geist, was kann man backen? Mandelkuchen, tschechische Strudel, Wiener Strudel, türkische Pistachio-Kuchen, Honigkuchen, alles, was man sich an schönen Geschmack vorstellen kann, kann man alles backen. Und weil der Geist fließt wie aufgeschmiert. Deswegen in Theravada wird betont, man soll Samadhi sich nicht daran anhaften, nur das für Vipassana benutzen. Vipassana ist wichtig, Samadhi soll man nicht anhaften und sich nicht ernst. Einige, es gibt Lehre sogar in Theravada, die lehren, dass Samadhi gefährlich ist und ist unnützlich. Man soll sich nicht damit beschäftigen. Das ist natürlich sehr grobe Unverständnis von dem ganzen Buddhismus, indem man nicht tief auch reine Freude erlebt hat, wird man immer der Geist wird eine Neigung haben zu Missverständnis von, wie sagt man, zu Einseitigkeit. Der ideale Zustand ist, dass man genauso tief versteht Dukkha wie Sukha. Und die Dukkha wird nie, man wird nie weg von Einseitigkeit in Schätzung von Dukkha, wenn man nicht auch vollkommen diese reine Sukha erfahren hat. Deswegen der Buddha in vielen, vielen Schriften erklärt den Weg zur Befreiung durch Erfahren von Sukha. Immer tiefere, tiefere Erfahrung von Sukha bis zu höchste Sukha. Sukha. Was ist höchste Sukha? Sariputta auch erklärt. Die in Samadhi-Training ist dann die ohne Samadhi, ohne Gefühl, Nirodha Samapati. Sanya Vedaita Nirodha Samapati. Wenn der Geist einfach nicht mehr rezeptiv ist zu Sukha oder Dukkha. Das ist höchste Sukha. Wie kann man das nennen? Weiß ich nicht. Bitte sagen Sie ein Wort. Egal, wie man das nennt, das existiert. Gleichmut. Wie kann Gleichmut ohne Gefühl sein? Sagen Sie. Weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung. Das ist gar nicht ohne Wahrnehmung, mit Wahrnehmung, ist Nichtwahrnehmung. Ja, hat man kein Wort dafür, muss man erleben. Genauso vierte Jhana ist ohne Sukha, aber das ist viel mehr Sukha als andere Jhanas. Warum? Kann man nicht erklären, weil Sukha ist Ruhe. Wahre Sukha ist Ruhe und perfekte Ruhe ist in Nirodha Samapati. Das ist, solange man Nirodha Samapati nicht geübt hat, hat man nicht Verständnis von voller Ruhe. Deswegen bitte geben Sie sich Mühe, lernen Sie so weit es geht. Okay, dann durch Samadhi werden die Unreinheiten des Geistes geschüttelt. Kein Platz für auch für unheilsame Gedanken, deswegen kein Platz für unheilsame Taten des Geistes. Dann dieser Zustand von Schütteln von den Unreinheiten ist genauso wie Sila ist Grundlage für Samadhi. Die Samadhi ist Grundlage für Weisheit. Und nur durch Weisheit werden die Unreinheiten des Geistes vollkommen verlassen. Das heißt Sammucheda Pahana. Sam heißt zusammen, Ucheda heißt Utcheda, heißt abschneiden. Zusammen abgeschnitten. Kann man sagen? Na prima. Zusammen abgeschnitten. Wenn die Unreinheiten des Geistes zusammen abgeschnitten sind, nur dann wird der Geist vollkommen frei. In Samadhi, der Geist ist frei, solange er in Samadhi ist. Aber wenn er aus der Samadhi heraustritt, wieder können Unreinheiten des Geistes zustande kommen. Und indem man wird, der Samadhi übt, wird immer sensitiver. Die können dann auch, solange er nicht Durchbruch in Vipassana gemacht hat, sie können auch sehr mächtig sein. Deswegen, wenn ein Yogi sich ärgert, ja, dann er kann alles kaputt machen. So stark ist der Geist, der gut trainiert in Samadhi ist. Deswegen ist sehr wichtig, dass man Vipassana übt, damit die Unreinheiten des Geistes zusammen abgeschnitten werden. Gemeinsam. Gemeinsam. Gemeinsam. Oder zusammen oder gemeinsam. Na prima. Also diese Samucheda Pahana dann geschieht, indem man den achtfachen edlen Pfad unmittelbar realisiert. Nur der achtfache mittlere Pfad dann hat die Kraft, wenn es geschieht, normalerweise achtfache mittlere Pfad kann nicht, alle Glieder können nicht zusammen erscheinen. Nur im Zustand von, wenn die Unreinheiten des Geistes werden zusammen abgeschnitten, dann geschieht achtfache Fahrt zusammen. Objekt muss dann sein, nicht zusammengesetzte Objekt, sondern nicht zusammengesetzte Objekt. Auf diesem Objekt kann man nur dann die Unreinheiten völlig beseitigen. Und diese völlige Beseitigung von Unreinheiten ist ein Prozess. Für diejenigen, die sich nach Erlösung streben, Erlösung von Arahat, dann die gehen durch vier Wege und vier Früchte von völligen Reinigung des Geistes. Jetzt, wenn jemand sich in Mahayana übt, in Mahayana Objekt von Realisierung ist dann Soheit, direkte Realisierung von Soheit. Durch direkte Realisierung von Soheit, so die Yogacara-Tradition, wird man ein wahre Bodhisattva, in dem Sinne, dass man unmittelbar Soheit erfahren hat, nicht als Konzept, sondern als Mittel der völligen Reinigung. Indem man unmittelbar Soheit erfahren hat, wird man dann sogenannte Bhumi Bodhisattva. Der Bodhisattva, der steht, so wie Sotapanna steht, auf unmittelbarem Wissen von Objekt, von Befreiung. Der wahre Bodhisattva auch steht unmittelbar auf Wissen von dem wahren Objekt, von Befreiung von Buddha. So Yogacara-Tradition. Nachdem er so etabliert ist in der Wahrheit von Soheit, dann durch die verschiedenen Stufen von Bodhisattva läutert er dann vollkommen seinen Geist im Sinne von Buddha. Dass dann diese Läuterung wird zusammen mit Allwissen. Ich werde nicht erklären die Details, das ist ein bisschen kompliziert. Aber wir kommen zu den sieben Stufen jetzt in Bezug auf Weisheit. Indem durch Weisheit werden die Unreinheiten vollkommen beseitigt. Dann, was geschieht da? Die Stufe von erste Manasikara, Nimitta, diese Durchdringung von Nimitta, ist dann, wenn man Vipassana übt, im Sinne von Shravaka, ist dann verbunden mit Erkenntnis von den eigenen Eigenschaften von Objekten von Erfahrung und von gemeinsamen Eigenschaften von Objekten von Erfahrung. Danach kommt bis von Samasana Jnana, von der Wissen von, wie übersetzt man Samasana Jnana, Kachayana? Samasana heißt Sammrsch. Die Elemente von Erfahrung werden zusammen berührt, zusammengefasst, ja? Zusammengebracht. Von Zusammenbringen von diesen Elementen von Erfahrung im Sinne von Jnata-Parinya, von Weisheit, von Objekten von Weisheit bis zu Realisierung von Sotapanna. Alles das ist dann im Geiste machen im Sinne von Adhitthana, indem die wahre Abschneiden von den Unreinheiten noch nicht stattgefunden hat. Das kann nur stattfinden in Sotapanna, obwohl in Vipassana man erlebt auch Freude von Vergänglichkeit, man erlebt auch gewisse Gelassenheit. Es die wahre, im Sinne von Weisheit, die wahre Entfernung von den Unreinheiten des Geistes im Sinne von Samuccheda abschneiden, geschieht nur dann im dritten Manasikara. Pravivekya Manasikara. Pravivekya heißt Isolierung. Man isoliert sich, der Sotapanna isoliert sich von Sakkayaditi, von Vichikitsa, von Sila Bhatta Paramasa. Von Unrechten, von Ansichten, unrechten Ansichten. Nur wenn er den Pfad und Frucht des Pfades realisiert hat. Das ist dann Anfang von Erläuterung im Sinne von Weisheit, Erläuterung von Zusammenabschneiden. Dann erkennt man nur, indem man Sotapanna wird, erkennt man das wahre Objekt der Freude der Weisen. Wahre Objekt der Freude der Weisen ist natürlich Nirvana. Dann sammelt, indem er sammelt seinen Geist an diese Freude, dann er geht zu weiteren Läuterung. Das ist dann Bhavana Marga, der Weg von Meditation. Indem er weiter untersucht die Unreinheiten des Geistes, die geblieben sind, dann kann er zu den höchsten Stufen von Läuterung kommen und wird ein Arahat. Die höchste Stufe von Läuterung dann kommt in Zustand von Prayoga Nishta Manasikara, was wir letztes Mal erklärt haben, sechste Manasikara, die wenn die Anstrengung ist nicht da, ist realisiert. Wenn Anstrengung ist realisiert, wird man ein Arahat. Dann siebte Manasikara für einen Arahat, die Manasikara, die Wendung zu dem Objekt wird immer mit Gleichmut, immer mit den balancierten Geist. Deswegen, er hat keine Klesas mehr. Aber er hat noch gewisse schlechte Gewohnheiten. Die sind nicht so leicht zu beseitigen. Aber der Arahat ist einer, der in wahrem Sinne erlebt, Ditte, Dhamme, Sukhavihara, Leben in Glück, hier und jetzt. Was ist? Wieso bist du jetzt schon beim siebten Manasikara? Ich habe da irgendwie was versäumt. Bitte? Du bist jetzt schon beim siebten Manasikara. Natürlich, ich bin beim siebten. Wir sind bei Arahat. Nicht gesprungen. Diese Ratisankraha diese vierte Manasikara und fünfte Manasikara bis sechste Manasikara ist Bhavana Marga. Von Sotapanna bis zu Arahat. Wenn man Arahat wird, dann die. Das ist Bhavana Marga, ich habe erklärt. In der Bhavana Marga, Ratisamgraha, man sammelt Freude an Nirvana. Indem man sammelt Freude an Nirvana, wendet man sich ab von den Unreinheiten des Geistes. Dann, wenn man weiter untersucht, die Inhalte von Erfahrung im Sinne von Anicca, Dukkha, Anatta, wird man zu volle Läuterung kommen können, indem diese Prayoga, der Job ist gemacht. Katam Karaniyam. Wenn Job ist gemacht, dann siebte Manasikara. Sechste Manasikara, machen von dem Job bis Ende. Siebte Manasikara, spontane Geist, der rutscht wie? Aufgegeschwirrt. Der braucht nicht mehr an schöne Kuchen zu denken, weil Er hat gelernt, was ein Shravaka zu lernen hat, er hat alles gelernt. Aber was der Buddha zu lernen hat, hat er noch nicht gelernt. Okay. Damit wir das illustrieren, mein Lehrer, der hat immer ein Beispiel gegeben, das sehr gut eine schöne Geschichte ist. Kann man erzählen, oder? Kein Jataka. Das, diese Geschichte, ich glaube, ist von den Subkommentaren in Abhidhamma. Dieser Prozess wird verglichen mit einem Natkat. Wie sagt man Natkat? Ja. Einen ungehorsamen Kind, kann man sagen. Vatsa, der sehr ungehorsame Knabe. Was macht er? Er ist sehr frustriert. Wenn er sehr frustriert ist, was macht er? Er nimmt einen Stock und geht zum Wald, sich abreagieren, und auf dem Wege mit dem Stock, was er sieht, sieht er einen Frosch, dann er macht so, stört den Frosch. Haben Sie so einen Knaben gesehen? Ja. Tätet Frosch oder Insekten, und was er sieht an Pflanzen, er macht kaputt. So geht er in den Wald, und auf dem Wege, was er immer sieht, stört er. Haben Sie so einen Knaben gesehen? Und was ist das für ein Geist? Ärgerlich. Ärgerlich. Ärgerlich? Okay, na gut. Na prima. Dann er kommt zu dem Wald, der ungehorsame junge Knabe. Und im Wald gibt es diese Ameisen, Wamiki. Wamiki heißt? Ameisennest. Pagoda. Pagoda. Ameisenhügel. Er geht, kennen Sie die weißen Ameisen, die machen Tunnelen in der Erde, in den tropischen Termiten. So Tunnelen in der Erde. Und wer dann diejenigen, die in den tropischen Ländern gelebt haben, wissen sehr gut, wer lebt in den Tunnelen immer? Schlange. Schlange, Kobra. Dann er kommt zu dieser Ameisenhügel, und weil er so Natkat, ungehorsam ist nicht gut, so Noti, frech, wild. Weil er so frech ist, wild ist, dann er sieht diese Ameisenhaufen, dann mit seinem Stock, er macht so. Dann, was passiert? In die Schlange Kobra. Wenn er so macht, was macht sie? Steht auf. Wenn diese wilde, ohne Weisheit, ungehorsames Kind, wenn er weitermacht, Kobra, nachdem sie steht, greift zu und tötet ihn oder macht ihn kaputt. Also, was ist das? Das ist Beispiel für was? drei Stufen von Unreinheiten des Geistes, die zu beseitigen sind. Solange man Tat Anga Pahana übt, erste Stufe von Beseitigen von Unreinheiten, obwohl Kobra entstehen kann, obwohl unheilsame Gedanken können kommen, sie werden nicht zuschlagen, man wird sich nicht ärgern, man will niemanden schimpfen, man wird nichts täten, man will nicht unheilsame Taten von Körper und Sprache üben. Deswegen, obwohl der Schlange steht auf, er schlägt nicht zu und er beißt nicht. Er beißt nur einen selbst. Ja, dann beißt nicht draußen. Ist ein, dann wird er eine gute Schlange. Dann, wenn man Samadhi übt, was geschieht? Der Schlange steht nicht auf. Er schläft ruhig in diesem Nest oder in Ameisenhaufen. Steht nicht, schläft ruhig. Platz an der Sonne. Gar keine Lust aufzustehen. Niemand stört ihn. Aber wenn man Samucheda Pahana übt, wenn man Vipassana übt, dann allmählich diese Schlange geht weg und dann die Ameisenhaufen bleibt leer. Na prima, das ist dann, was zu tun ist, Schritt nach Schritt. Das ist dann Weisheit von Läuterung, Weisheit von Läuterung des Geistes. Wir haben sehr wenig über Weisheit gesprochen, über Weisheit ist endlos. Wir haben etwas gesagt im Sinne von Parami. Wenn man Weisheit als Parami übt, was geschieht da? Wir haben schon gesagt, indem man nicht zwischen Samsara und Nirvana unterscheidet, man bleibt immer auf der Ebene von Nicht-Dualität, dann diese Realisierung von Bodhisattva ist die Realisierung von Nicht-Dualität. Unmittelbare Realisierung von. Obwohl der Sotapanna, der Arahat, sie verstehen auch Nicht-Dualität. Natürlich ohne Verständnis von Nicht-Dualität keine Nirvana. Dieses Verständnis aber ist nicht genügend für Verständnis von Allwissen. Und um Verständnis von Allwissen muss man so üben, dass man realisiert im Sinne von, indem man etabliert sich in Nirvana, aber durch Mitleid, man bleibt immer in Samsara und man bemüht sich immer an die samsarische Geister sich anzupassen. Nicht, obwohl man je fortgeschrittener man wird, man bleibt immer näher zu Nirvana. Hochrealisierte Bodhisattva, indem er nimmt nicht mehr Zeichen von den Objekten, er realisiert das Höchste. Das ist dann sehr realisierte Bodhisattva. Schritt nach Schritt, er nähert sich diesem Ideal. Wenn er nicht mehr Zeichen von Objekten nimmt, Und trotzdem durch seine Paramis bleibt in Samsara, dann er kann viel, viel für machen und dieser ganze Prozess von Wiedergeburt meistern. Was ist ein Ziel von Bodhisattva? Und indem wir haben so wenig Zeit für die anderen Paramis, wir müssen verstehen, dass durch die Weisheit wird geläutert dort durch Virya. Und Virya ist auch Weisheit. Je mehr Weisheit man hat, desto mehr Energie wird man haben. Deswegen, Virya ist das, was läutert Weisheit, und Weisheit ist das, was zu Energie führt. Einer, der weise ist, wird nie faul. Ein Weise kann nicht faul werden. Der Weise hat Faulheit vollkommen beseitigt. Jetzt, wir haben gesprochen, dass Dana Parami und Sila Parami sind die Grundlage für Punya. Punya heißt religiöse Verdienst. Ohne religiöse Verdienst, die Weisheit kann nicht zur Blüte kommen. Religiöse Verdienst ist egal, welchen Weg zur Erlösung man gehen sollte. Religiöse Verdienst ist Notwendigkeit für Erlösung. Wir haben dafür schon gesprochen. Damit man zur Erlösung kommt, man muss haben die Charanabijas, die Samen von guten Verhalten. Ohne das kommt man nicht zur Weisheit. Weisheit drückt sich auch durch rechtes Verhalten. Rechtes Verhalten bringt Weisheit zum Ausdruck. Und die Hauptsäulen für religiöse Verdienst ist Dana und Sila. Das haben wir schon erklärt. Samadhi oder Nekama hat Seite von Verdienst und hat auch Seite von Weisheit. Besonders wenn wir kommen dann zu Metta-Parami und zu Upekkha-Parami, die am Ende sind, da ist Samadhi von Metta und Samadhi von Upekkha sind Ausdruck für Weisheit. Aber Übung in Samadhi, Meisterschaft in Samadhi ist auch Teil von Sammlung, notwendiger Teil von Sammlung von religiösen Verdienst. Je tiefer Samadhi, desto leichter wird dann Sammlung von religiösen Verdienst sein. Und desto mehr man kann dann auch für die anderen tun. Genauso mit Virya. Virya gehört genauso, Verdienst durch Virya wird Dana und Sila geläutert. Virya auch gehört zu Sila, wie Visuddhimagga erklärt. Keine wahre Disziplin ohne Virya. aber wäre ja auch gehört zu Weisheit. Keine Weisheit ohne Virya. Warum ist es so? Was ist die Funktion von Virya, von Energie? Es lässt nicht zu, dass der Geist senkt, sinkt oder senkt, sinkt, sinkt. Das ist so wie Säule, das hält den Geist aufrecht. Je mehr man Weisheit hat, desto mehr aufrecht wird der Geist aufgehalten. Deswegen Virya ist auch Ausdruck für Weisheit. Das ist wichtig zu verstehen. Und wir haben schon erklärt, genau wie bei den anderen Paramis, Virya Parami hat drei Aspekte. Erst ist Aspekt von Panzer, das haben wir schon erklärt. Das heißt Sannaha Virya. Sannaha Virya ist, dass man sich bemüht, nicht die unheilsamen Gedanken zu, dass die unheilsame Gedanken zustande kommen, und man bemüht sich, die unheilsamen Gedanken, die schon zustande gekommen sind, zu beseitigen. Das ist der Panzer, der schützt die Weisen, schützt nicht die Dummen, nur die Weisen. Sobald entsteht unheilsame der Gedanke, gleich bemüht sich der Weise, ihn zu beseitigen. Und wenn heilsame Gedanke entsteht, er bemüht ihn zu entwickeln. Er bemüht sich, ihn zu entwickeln. Dann ist er geschützt, der Geist ist geschützt. Wenn der Geist ist geschützt, man ist geschützt. Wenn der Geist ist nicht geschützt, auch wenn man sich in super Betonbunker gesteckt hat, wird man nicht geschützt. Man wird sehr, sehr sehr, sehr, wie heißt man? Sehr, sehr anfällig, richtig. Das ist das Wort, das ich gesucht habe. Man wird immer anfällig. Jetzt in einige Leute, verrückte Leute, gehen überall auf der Straße, Ende der Welt, in 19. Wollen sie sich stecken in Afrika oder so? Das ist, weil sie nicht verstehen, wo man sich schützt. Und dann machen sie noch Chaos in der Welt, indem sie nicht verstehen, wo wird man geschützt und wo wird man anfällig. Also diese Panzer-Virya ist die Grundlage für die anderen. Wenn man Panzer-Virya hat, wird man dann imstande, wieder diese Folge wie bei den anderen Paramis. Nur wenn man Panzer-Virya übt, wird man dann imstande, Virya zu üben im Sinne von Kusala Mulas Sangaha, in Sammeln von den heilsamen, von den heilsamen Taten. Besonders von den heilsamen Taten des Geistes. weil Geist ist der Wurzel von allen Taten. Und dann die zweite Sorte von Virya ist dann die Grundlage für dritte Virya-Aspekt, das ist Sattva Artha Kriya. Sattva Artha Kriya heißt Virya in heilsamen Taten zum Wohl der anderen. Also diese drei Aspekte von Virya sind da. Zu üben, damit Virya zu Vollkommenheit wird. Zwei und drei ist ein großer Unterschied. Zwei ist basiert auf diese Panzervirya. Indem man Panzervirya übt, wird man dann imstande sein, eigene Tugenden zu entwickeln. Wenn man eigene Tugenden entwickelt, wird man dann auch imstande sein, die Tugenden von anderen und die Taten für Wohl der anderen zu verwirklichen und zu entwickeln. Das ist dann Folge 1, 2, 3. Dann vielleicht ein paar schöne Geschichten, wie man das macht. Sonst zu ernst schreibt man immer. durch Virya, was sehr wichtig ist, indem der Bodhisattva, der jemand, der sich in Virya Parami übt, er lässt nie nach, er wird im letzten Ende das erreichen, was Virya Parami, wozu Virya Parami führt, dass die Sachen werden so, wie man sich wünscht. Das ist dann die Ziel von Virya Parami. Wenn die Sachen entstehen so, wie man sich wünscht, hat man schon viel, viel für sich und für die anderen gemacht. Das ist Parami dann. Wenn man Parami übt, höchste Ziel von Parami ist keine Unterscheidung zwischen Nirvana und Samsara. Das ist Zustand von Buddha. Das ist Zustand von Nirvana zusammen mit allen Wesen. Nirvana, das der Schüler erreicht, ist verstanden, es Nirvana, obwohl es Nirvana ist, obwohl es Befreiung ist, es die indem man selbst befreit ist, sind auch nicht alle Wesen befreit. Die Befreiung von Bodhisattva, von Buddha ist, indem man die Dharmakaya, wenn man sich mit Körper von Dharma völlig vereinigt hat, man erreicht das, dass diese Zustand von Erläuterung oder Zustand von Erlösung ist zusammen mit allen Wesen. Keiner ist nicht in diesem eingeschlossen. Deswegen heißt Anuttara Samyak Sambodhi. Der Bodhisattva unterscheidet sich von dem Shravaka, in dem, dass alle heilsame Taten, alle Paramis er übt. Er macht Parinama, Huixiang. Wie sagt man Huixiang? Übertragung. Übertragung von Verdienst, Zweck. Der Shravaka macht Übertragung von Verdienst, Zweck, Nirvana. Nibbana sapachayo hotu. Soll immer sagen, nach jedem Tat. Der Bodhisattva muss sagen, sabanyuta pachayo hotu. Möge es sein, alle diese Paramis, alle diese gute Taten, möge es sein, zwecks Allwissen. Allwissen heißt, dass Zustand von Erlösung ist zusammen mit allen Wesen. Obwohl die Wesen es nicht verstehen, sie sind sie sind hinein eingeschlossen. Wenn man so übt, dann Resultat ist allmählich, man wird ein, so die Mahayana Philosophie, das auch teilweise entwickelt in Charyapitaka ist, auch in Theravada und in den Jatakas, in dem alle gute Taten sind zwecks Allwissen, zwecks Erlösung zusammen mit allem Wesen ohne Unterschied. Dann man realisiert den Körper von Dhamma. Im Körper von Dhamma gibt es nicht nur Läuterung des Geistes von den Klesas, von den aktiven von Karma, sondern auch von den Vasanas, von den Gewohnheiten, die nicht in Einklang mit Dhamma sind. Das ist das Höchste. Das ist, was der Buddha erreicht hat. Im Zustand von Buddha nicht nur die Unreinheiten, die Karma sind beseitigt, sondern auch die Gewohnheit, alle schlechte Gewohnheiten sind beseitigt. Das ist nicht leicht. Aber wichtig ist zu verstehen, dass es sind nur Konzepte, es ist eine gewisse Richtung des Geistes, dass er hilfsbereit ist. Dhammakaya, dann wie diejenigen, die sich mit Mahayana beschäftigen. Dhammakaya ist in der Tat der wahre Zustand von Wesen. Und der Bodhisattva, indem er in höhere Zustand von Bodhisattva, er praktiziert Wissen, nicht unterscheidende Geistwissen. Er nähert sich diesem Ideal. Wir werden jetzt nicht zu viel erklären, wir erzählen ein paar schöne Geschichten. Nicht nur als erst damit, wie sehr wichtig die Philosophie von Jatakas, nicht nur als Mensch hat sich der Bodhisattva immer Mühe gegeben, als Tiere in niedrigeren Zustand, der Bodhisattva immer strebt, unerlässlich, müdlich, unermüdlich. Zum Beispiel Ajaniya Jataka. Was ist Ajaniya? Edle Ross, sagt man auf Deutsch. Ross ist gut. Na prima. Edle Ross ist prima. Der läuft wie? Der Bodhisattva im früheren Leben war ein edler Ross. Und wie wir wissen, die Studenten von indischer Kultur wissen, der große König, der universale König, der hat besonderen Elefant, Mangala Hathi, und er hat auch besonderen Ross, das verursacht, dass niemand kann mit ihm in Kampf sich ihm begegnen. Dann, der Bodhisattva war auch ein edler Ross von einem großen König. Und dieser große König, was hat er gemacht? Er war sehr populär in seinem Land und hat viele gute Taten gemacht. Und der gute Ross, sehr froh bei ihm. Und gegenseitige Liebe und Respekt. Und einmal der König, 7 andere Könige, dann greifen ihn an. Sie wollen sein Königreich erobern. Sie schließen sich zusammen, den Alten weg mit ihm. Dann der gute König, dann was macht er? Er bricht diese Lagerung. Lager von den 6 Königen mit Hilfe von seinem edlen Ross, indem er so schnell geht, er bricht die Linien von 6 Königen, durchbricht. Und indem wird der edle Ross wird sehr ernst verletzt. Er blutet überall. Dann der König hat Mitleid und er will ihn nicht einsetzen, um den 7. König die Linien durchzubrechen. Dann er nimmt einen anderen Ross und er will los. Und jetzt, was macht unsere Bodhisattva, unsere große Held? Er geht in den Weg und sagt: Liebe König, obwohl ich verletzt bin und überall nur Blut, ich weiß, dass Sie mit dem anderen Ross, Sie brechen nie diese Linie los auf mich, auf meinen Rücken, sitzen bitte. Dann obwohl er so überall Blut und so viele Wunden, er bricht diese Lage von den 7. König, dann der König nimmt ihn als Gefangene. Und was geschieht? Der Bodhisattva hat seine Aufgabe durchgeführt, dann stirbt er ruhig und der König dann verehrt ihn und macht ihn für den Held von allen Wesen, die sie ihn verehren sollen, als Beispiel für den großen Held. So hat der Bodhisattva geübt Virya als Tier. Und sollen wir ein Beispiel wie als Mensch, welches Beispiel ist gut? Ja, zum Beispiel Susima Jataka. Der Bodhisattva wird ein guter König jetzt. Und was macht der gute König? Gewaltlosigkeit. Gewaltlosigkeit ist das Höchste. Wenn Gewaltlosigkeit, Ideal von Gewaltlosigkeit verloren geht, ganze Welt geht verloren. Und er übt Gewaltlosigkeit. Und er ist immer, er versucht niemanden zu töten, so wie hier die Kriminelle werden dann verbannt, nicht getötet in seinem Reich. Und seine Hauptpriester, was macht er? Er ist sehr, hat Schwäche für schöne Frauen. Und er, wie sagt man, in Harem, er in dem Harem von König, er macht, was sagt man? Leiht sich immer mal Eier aus. Er macht, es ist eine sehr schöne Geschichte über Nagarjuna. Jeder kennt Nagarjuna. Nagarjuna auch war der Priester von dem großen König. Und mit seinem Freund, sie sind auf, wie sagt man, wie sie sind geheim in Harem gegangen von dem König und haben dort, ich weiß nicht was gemacht. Und dann, sie wurden entdeckt und der Freund von den Nagarjuna vor seinen Augen, er wurde getötet. Und der Nagarjuna im letzten Moment, es ist ihm gelungen, über Mauer zu springen und er ist entkommen. Und dann wurde ein Mönch, weil er sah diese, wie sein bester Freund vor seinen Augen getötet wurde. Das ist eine ähnliche Geschichte. Diese Hauptpriester hat sich in Harem, wie sagt man? Eingeschlichen, wurde gefasst, weil das ist natürlich Todesstrafe, aber der gute König, keine Todesstrafe, raus aus meinem Reich. Dann der wird verbannt und geht zu anderen König. Und was macht er? Er sagt, lieber König, der König, bei dem ich war früher, der ist sehr schwach, er tötet niemanden, seine Arme ist sehr schwach, greift ihn an und du kannst gleich sein Reich erobern, kein Problem, er ist so schwach. Er wird mit dir nicht kämpfen. Dann er geht gleich hin. Und natürlich, er kommt zu der Hauptstadt und sagt, na, Kampf mit mir, lieber König, oder er gibt dich. Ja? Und dann, das Bodhisattva sagt, was? Na gut, ich ergebe mich, nimm alles, das ist dein Königreich. Und dann der Priester, der war, ist ein bisschen böse auf ihn und sagt dann, was, diesen beseitige ihn einfach. Da so hast du keine Ärger und kannst du ruhig sein Königreich genießen und beseitige ihn zusammen mit all seinen Ministern. Er ist böse auf die Minister auch. Dann was macht der neue König? Er nimmt den König und die Minister, bringt sie zum Friedhof und lässt sie lebendig begraben bis zu Kopf. Auf dem Friedhof, wer ist da auf dem Friedhof? Die Wölfe und Schakalen. Na prima. Alles läuft wie geschmiert. Na und was macht der König auch bis hier begraben? Dann die Schakalen kommen, sie sehen, da gibt es etwas Fleisch zu essen. Dann die versuchen, sie wegzujagen. Das geht nicht gut. Aber dann sie fangen an, die anderen zu fressen. Aber der Bodhisattva, der lässt sich nicht. Wenn der Schakale kommt, er macht, als ob er nicht davon bewusst ist. Und wenn er sich biegt, mit den Zähnen, er packt ihm am Hals. Und dann, er packt ihm den Hals. Und was macht der Schakal? Er will sich frei machen. Dann er mit den Füßen bis er ihn rausgegraben hat. Dann, wenn er frei ist hier, dann er löst sich, er hat große Kraft, er ist ein Bodhisattva. Er lässt sich, und bevor die anderen gefressen werden, er freit die anderen. Und weil er so viel Metta hat, wo wer lebt noch in den Friedhofen? Dämonen. Er hat so viel Metta, dann nachdem er die Schakalen weggejagt hat, er macht Freundschaft mit den Dämonen. Und die Dämonen, sie sind sehr beeindruckt von ihm. Dann, sie werden wie Bruder. Dann er sagt, lieber Freund Dämon, jetzt nimmst du mich zu dem Schlafgemach von dem neuen König. Ich werde mit ihm ein bisschen reden. Dann der Dämon sagt, na gut, lieber Freund, die Dämonen können fliegen. Dann sie, weil der neue König wird sehr unruhig, weil er weiß, dass er er hat gemacht Unrecht. Dann er kann nicht schlafen, sehr unruhig. Dann plötzlich kommt der gute Bodhisattva aus dem Fenster, zeigt er sich und dann er ist sehr froh. Ah, jetzt habe ich Gelegenheit. Ich bitte um Verzeihung, bitte nimm dein Reich zurück. Ich habe Unrecht gemacht. Jetzt kann ich nicht schlafen, ich bin so unruhig. Ich weiß nicht, was geschieht, weil er schickt die Metta, er wird immer mehr unruhig. Dann er sagt, aber lieber Freund, du hast mein Reich genommen, aber das alles gehört nicht mir. Behalte das, das ist in Ordnung. Und dann ist er noch mehr reut er und noch mehr. Dann der Bodhisattva belehrt ihn, dann er äh, entlässt diesen schlechten Priester, und wird dann der große Freund und Alliierte von dem Bodhisattva, sein Schüler. Und was geschah? Durch Virya, der Bodhisattva sah, genau wie ich mir es vorgestellt habe, so geschah es. Indem ich nicht nachließ, habe ich die Hindernisse, durch Hindernisse bin ich stärker geworden als je zuvor. Und wenn man die Hindernisse mit Entschluss und mit Weisheit konfrontiert, die Hindernisse werden zu großen Segnungen. Auch die unglaublichen Hindernisse, die nur ein Bodhisattva entgegnen kann. Gut? Prima Geschichte. Diese Hu. Na, weil die Zeit ist schon vorbei, dann wir erzählen, noch gibt es ein paar schöne Virya-Geschichten, viele in Jatakas, aber können Sie selbst nachschlagen. Morgen gehen wir zur nächsten Kanti, auch sehr wichtig. Kanti gehört auch zu religiösen Verdienst. Kein wahrer religiöser Verdienst ohne Geduld, Toleranz und wie sagt man, und Akzeptanz. Das sind die drei Aspekte von Kanti. Geduld, Toleranz und Akzeptanz. Auf Deutsch muss man die mit drei verschiedenen Worten ausdrücken. In Pali oder Sanskrit alle in ein. Kanti. Deswegen Kanti heißt Kanti Paramam Tapotitika, für die Weisen, die höchste Tapas ist Kanti. Und wie lernen wir morgen? Ich muss Sie gespannt halten. Okay, dann morgen über Kanti und ein paar schöne Geschichten, vielleicht die anderen nur kurz zusammenfassen. Und nächstes Mal, dann werde ich besonders über die vier Brahma-Viharas als Parami reden, im Detail. Diesmal kommen wir nicht dazu, weil keine Zeit. Nächstes Mal? In wie vielen Jahren? Diesem Jahr nicht. Nächstes Mal, wann es wird, sehen wir. Jetzt.